بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Alles so gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen, Heil, Barmherzigkeit und Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, wir haben am letzten Mal uns, heute ist also der achte Unterricht, wir haben uns am letzten Mal unterhalten über, nachdem wir mit dem Grundsätzlichen eines Bi'a-Vertrages fertig waren, über ausgewählte, verbotene Bi'a-Verträge, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verboten hat. Und diese Verbote sind aus verschiedenen Gründen, entweder sind sie zurückzuführen darauf, dass auf Ungerechtigkeit oder auf Unklarheit, weil es riskante Verträge sind oder weil sie eben Zinsen beinhalten. Das sind so die grundsätzlichen Gründe, warum Verträge verboten werden. Und wir haben uns beim letzten Mal unterhalten über ein paar Bi'a-Verträge, zum Beispiel über den Bi'a-Vertrag nach dem zweiten Adhan des Freitags, Gebetes. Uns über die Ayah unterhalten, ja, yudadina amun idha nudia lissalati min yawm al-jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharu al-bi'a. Allah Azza wa Jalla sagt sinngemäß, oh, der glaubt, wenn zum Gebet am Freitag gerufen wird, dann begebt euch zum Gedenken Allahs und unterlasst den Bay', unterlasst den Handel. Und heute möchten wir uns über ein paar weitere Formen von verbotenen Verträgen unterhalten. Und es geht hier um die berühmte Thematik von zwei Bay'-Verträgen in einem. Grundlage für diesen Hadith ist der folgende Hadith von Amr ibn Shu'aib, den er über seinen Urgroßvater berichtet. Er sagte, radiallahu anhu, also erstmal auf Arabisch, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an bay'ataini fi bay'a. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat zwei Bay'a-Verträge in einem verboten. Wa an bay'in wa salaf, ebenso einen Bay'a-Vertrag zusammen mit einem Qard, was ist, werde ich inshallah noch erläutern, auch wenn Qard-Verträge, Darlehensverträge Themen für sich sind. Dann sagt er, wa an ribhi ma lam yudman, das heißt, Gewinn, wenn man kein Risiko trägt, وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ, und etwas zu verkaufen, worüber man nicht verfügt. Über manches davon, also über diesen letzten Teil, haben wir bereits schon auch gesprochen, als wir gesagt haben, zu den Bedingungen von Bay'a-Verträgen und genauer zu den Bedingungen der in Bezug auf den Muthman und den Thaman gehört, dass dieser Muthman, der Thaman, auch der Person gehört, wirklich, die diesen Bay'a-Vertrag eingeht. Und zunächst, also der entscheidende Teil im Hadith ist die berühmte Thematik Bay'ataini fi Bay'a. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat zwei Bay'a-Verträge in einem Bay'a-Vertrag verboten. Rein logisch gesehen fallen darunter drei verschiedene Arten. Okay? Drei verschiedene Formen fallen sprachlich unter diesen Begriff zwei Bay'a in einem Bay'a. Ja, zwei Bay'a-Verträge in einem Bay'a. Eine Art davon ist, dass man für einen Thaman zwei Muthman erwählt. Für einen Thaman zwei Muthman. Ich werde natürlich für jedes Beispiel dann bringen, schaut an. Die zweite Form ist, dass man für einen Muthman zwei Thaman erwählt. Also das erste Gegenteil vom ersten Fall. Und die dritte Art ist, dass man zwei Bay'a-Verträge macht, sodass der eine vom anderen abhängig ist. Schauen wir uns dieses einmal in ein paar Beispielen an. Unabhängig von der Reihenfolge, schauen wir uns das Beispiel an. Jemand sagt, ich verkaufe dir das Objekt so und so für 10 hochwertige Münzen oder 20 minderwertige. Ich verkaufe dir ein Objekt für 10 hochwertige Münzen oder 20 minderwertige. Was hat er gemacht? Es gibt ein Objekt, also ein Muthman, aber er hat zwei Thaman genannt. Einmal 10 hochwertige Münzen oder dementsprechend 20 minderwertige. In der heutigen Zeit wäre das würde man das Beispiel, heute benutzen wir meistens Währungen zum Bezahlen. Das ist wie wenn jemand sagen würde, ich verkaufe dir das Auto entweder für 1000 Euro oder für 1000 Dollar. Ja? Ich verkaufe dir das Auto für 1000 Euro oder 5000 Real. Ich verkaufe dir das Auto für 1 Kilo Gold oder 20 Kilo Silber. So. Das heißt, er erwähnt hier jedes Mal zwei Thaman für nur einen Muthman. Das ist natürlich verboten, weil eben unklar ist, was letztendlich man als Thaman bezahlen wird. Und es kann sein, der eine rechnet mit dem einen und der andere gibt an das andere. Und das führt zweifellos zu Streit und dass eine Person enttäuscht wird. Ein weiterer Fall, der auch unter diese Thematik fällt, ist, dass man folgendes Beispiel macht. Und zwar jemand sagt, ich verkaufe dir mein Auto für 10.000 Euro, wenn du bar bezahlst. Und wenn du auf Raten bezahlst, dann innerhalb von einem Jahr zum Beispiel, dann zahlst du 15.000 Euro und dann sagt der andere, ich bin damit einverstanden, dann gehen sie auseinander. Okay? Das ist ein Problem. Ich sage nur einmal das Beispiel, dass man es versteht. Jemand sagt, ich verkaufe dir mein Auto für 10.000 Euro, wenn du es sofort kaufst, wenn du es sofort bezahlst. Wenn du allerdings innerhalb von einem Jahr in Raten abzahlen möchtest, dann 15.000 Euro. So, jetzt mache ich an diesem Satz Stopp und jetzt sage ich, dieses Beispiel kommt jetzt drauf an, jetzt müssen wir zwei Fälle voneinander unterscheiden. Fall Nummer 1, das ist den ich gerade schon erwähnt habe, ist, dass zwei Leute dann auseinandergehen und sich auf keinen von diesen beiden Preisen geeinigt haben. Das heißt also, es ist unklar, ob er es sofort bezahlt oder in Kürze oder ob er es in einem Jahr abbezahlt. Der zweite Fall ist, dass jemand, die zweite Möglichkeit wäre, dass er, nachdem der Verkäufer das Angebot gemacht hat, dass der Käufer dann sagt, okay, ich wähle die Ratenzahlung oder ich wähle die Sofortzahlung. Dann würden sie auseinandergehen und sich auf einen bestimmten Preis von diesen beiden Preisen geeinigt haben. Entweder die Ratenzahlung, die ein bisschen teurer ist, oder die sofortige Zahlung, die etwas günstiger ist. Was den Fall angeht, den ich gerade, was den zweiten Fall angeht, das heißt, dass man auseinandergeht und sich darauf geeinigt hat, auf welchen beiden von Preisen, auf welchen Preis von beiden man sich einlässt, das haben die allermeisten Gelehrten sowohl von früher als auch von den späteren Generationen erlaubt. Und sie haben damit kein Problem. Wir sagen die allermeisten Gelehrten, also da sind damit die vier Rechtsschulen beinhaltet und auch Gelehrte außerhalb. Ist allerdings kein Ijma, also es gibt ein Ikhtilaf, aber er ist zu vernachlässigen. Okay, das heißt also, wenn man auseinandergeht und sich auf einen Preis geeinigt hat, dann hat man damit kein Problem. Es gibt keinen Grund, diesen Vertrag zu verbieten. Anders ist es allerdings, wenn man, wie gerade eben erwähnt, zwei Thaman nennt, zum Beispiel Ratenzahlung, einen teureren Preis als bei sofortiger Barzahlung, aber man auseinandergeht, ohne sich auf eins von beiden geeinigt hat. Man sagt, Khalas, wenn wir auseinandergegangen sind, wenn du innerhalb von, was weiß ich, einer Woche das bezahlst, dann zahlst du so und so viel. Wenn du länger brauchst, dann möchte ich aber mehr haben. Dann wäre das verboten und stimmt auch überein mit dem folgenden Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, in dem Abu Huraira da'an berichtet, قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. Abu Huraira berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, wer zwei Bay'a-Verträge in einem macht, der bekommt entweder den verlustreicheren oder die Zinsen. Diesen Hadith müssen wir uns ein bisschen verinnerlichen. Wer zwei Bay'a-Verträge in einem macht, das trifft genau zu auf das, was ich gerade eben gesagt habe. Dass jemand sagt, ich verkaufe hier eine Ware für den Preis oder den Preis. Je nachdem, ob du sofort bezahlst oder in Raten. Dann sagt der Prophet, wer das macht, wer als Verkäufer das macht, der bekommt entweder den verlustreicheren oder die Zinsen. Oder die Zinsen, okay? Weil wenn man jetzt hier in diesem Fall nicht auseinandergegangen ist mit einem klaren Preis, dann, hat der Prophet s.a.w. das, was über den, normalerweise diesen Fall, den wir jetzt betrachten, auf den Preis der, für die sofortige Zahlung, weil das ist ja der geringere Preis, die Differenz zwischen dem geringeren Preis und dem höheren Preis, den man auf Raten bezahlen würde, diese Differenz hat der Prophet s.a.w. als Riba bezeichnet. Und deswegen wäre dieser Fall verboten. Ja? Wie gesagt, wenn man aber auseinandergeht und den Preis festlegt, sich auf eine Sache von beiden Sachen einigt, ist das überhaupt gar kein Problem. Also ich darf als Verkäufer sagen, ich möchte 100 Euro haben bei sofortiger Zahlung, wenn du aber in Raten zahlst, möchte ich dafür 150 Euro haben. Wenn du mit einem von diesen beiden Sachen dich zufrieden gibst und wir uns auf einen von diesen beiden Verträgen einigen, dann ist okay. Aber wenn wir uns auf beide einigen, egal was passiert, wir sind damit einverstanden, das geht nicht, weil dann haben wir zwei Verträge in einem gemacht, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es uns verboten hat. Es gab zwar früher und auch später manche Gelehrte, rahimahullah ta'ala, die auch solche Arten von Zahlungen verboten haben, die also gesagt haben, sobald man zwei Preise anbietet, für Barzahlung als auch für Ratenzahlung, ist das schon verboten. Und sie haben das, mit diesen Hadithen begründet. Und wir sagen, diese Ansicht ist falsch, diese Ansicht ist schwach. Denn das würde nämlich bedeuten, dass das bloße Angebot eines Bi'a-Vertrages, dass man allein schon jemandem das Angebot macht, das kaufst du für bar so und so viel und in Raten so und so, dass das schon ein Bi'a-Vertrag darstellen würde. Das wäre ja dann schon ein Bi'a-Vertrag. Und das ist ja nicht korrekt. Sonst würde ja jeder Käufer, der mit einem Verkäufer über einen Preis verhandelt, jedes Mal, wenn der Verkäufer ein Angebot macht, dann ist es schon ein Bi'a-Vertrag. Und wenn der Käufer es ablehnt, dann wird er wieder rückgängig gemacht oder so. Und das ist abwegig. Ja, so ist abwegig. Deswegen, ein Angebot ist ein Angebot. Ein Bi'a-Vertrag ist erst, wenn man sich auf eine Sache geeinigt hat, beiderseits. Und das muss in diesem Fall auf einen von beiden Preisen sein, dann trifft das nicht auf diesen Hadith des Propheten s.a.w. hin, auch wenn manche Gelehrte früher das so interpretiert haben, aber die große, breite Masse der Gelehrten hat das nicht so verstanden. Und aus diesem Hadith, wo der Prophet sagt, فَلَهُ أَوْ كَسُهُمَا أَوْ الرِّبَى, dann erhält er den Verlustreicheren oder den Zinsen. Das bedeutet ja gerade, wenn er den Verlustreicheren dann nimmt, dann sind keine Zinsen im Spiel. Das heißt, diese Art wäre erlaubt. Diese Art wäre erlaubt. Und hier geht es ja darum, dass man zwei Verträge in einem gemacht hat. Aber wenn jemand ein Angebot macht, wenn ich 10 Angebote mache, verschiedene für ein Produkt, dann bin ich ja mit dir noch keinen Vertrag eingegangen. Es sei denn, du nimmst eines dieser Angebote an. Und all das ist aufgebaut auf der Angelegenheit der Unklarheit. Das heißt, sobald was unklar ist, zahlt er jetzt diesen Preis oder zahlt er diesen Preis? Dann das würde zu einem Verbot führen und dadurch würde der Vertrag auch ungültig werden. Sollten zwei Leute sagen, ich wäre als Käufer bzw. als Verkäufer damit einverstanden, egal was passiert, sagen wir, dass die Scharia schaut auf das, was meistens der Fall ist, und meistens führen solche Sachen zu Unklarheiten und zu Enttäuschungen und zu Zerstörung der Brüderlichkeit und der Geschwisterlichkeit unter den Menschen. Und deswegen sind solche Sachen grundsätzlich verboten. Das heißt, bei Gesetzen schaut man nicht auf das, was eine oder zwei Personen machen, sondern man erlässt Gesetze für alle Leute, die unter diesem Gesetz leben. Und das führt meistens zu Schaden. Dann sind solche Sachen auch verboten. Und man macht auch da nicht im Einzelfall eine Ausnahme. Der dritte Fall wäre jetzt, also wir haben jetzt erwähnt, dass jemand zwei Thaman erwähnt für einen Muthman. Richtig? Zwei Thaman erwähnt für einen Muthman. Der nächste Fall wäre, wenn jemand sagen würde, ich verkaufe dir mein Auto oder meine Wohnung für 50.000 Euro. Dann wäre das das Umgekehrte, denn hier würde er zwei Muthman erwähnen für einen Thaman. Und es ist ja klar, dass man jetzt nicht weiß, auf was bezieht sich jetzt dieser Thaman? Bezieht er sich auf das Auto oder auf die Wohnung? Und dann auch hier würde das zu einem Verbot führen. Der dritte Fall ist, dass jemand jetzt zwei Bay'ah-Verträge macht und den einen vom anderen abhängig macht, indem er zum Beispiel sagt, ich verkaufe dir mein Auto unter der Bedingung, dass du mir dein Haus verkaufst. Das heißt, dadurch wird, also ich verkaufe dir mein Auto unter der Bedingung, dass du mir dein Haus verkaufst. Das heißt, erst muss das Haus verkauft werden, dann würde automatisch das Haus, das Auto mit, weiter auch verkauft werden. Und mit anderen Worten, der Autoverkauf wurde von einer zukünftigen Bedingung abhängig gemacht. Und auch solche Verträge führen zu Unklarheit. Und denn solange die erste Bedingung nicht erfüllt ist, das kann ja jahrelang dauern, bis jemand das kauft oder nicht kauft. Und Menschen ändern ihre Meinungen und Autos verändern ihre Werte und sogar das Geld verändert ihren Wert. Und all das führt zu Unklarheit. Und ein Auto, das heute so und so viel wert ist, ist in 5 Jahren, in 10 Jahren, wenn das Haus abbezahlt worden ist, nicht mehr genauso wert, wie es vorher gewesen ist, als man den Vertrag eingegangen ist. Und das ist auch ein großes Problem bei dieser sogenannten, Mietkauf, weil man dadurch sozusagen, zumindest bei manchen Versionen davon, den Kauf des Autos abhängig macht vom Ablauf einer bestimmten Frist. Ja? Und erst nach einer bestimmten Frist sozusagen verkauft man das Auto an denjenigen, der es einem zuvor gemietet hat. Richtigerweise ist mit dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das heißt Naha an Bay'ataini fi Bay'a, er hat verboten, zwei Bay'a-Verträge einem zu machen, die Version gemeint, in der es mit dem ersten Fall gemeint, bei dem es darum geht, dass man zwei Thaman für einen Muthman erwähnt. Was aber nicht bedeutet, dass die anderen Versionen alle erlaubt sind, weil wir haben ja auch andere Hadithe und andere Regeln, die wir diesbezüglich zu berücksichtigen haben. Noch einmal, zwei Bay'ah-Verträge in einem zu schließen, solche Verträge in einem, darf man nicht verwechseln mit zwei Bay'ah zu abzuschließen. Also wenn eine Person sagt, ich möchte zwei Bay'ah-Verträge eingehen. Also ich kaufe einen Stift, dann kaufe ich einen Joghurt, dann kaufe ich eine Apfeltasche, dann kaufe ich einen Orangensaft. Wie jemand, der einkaufen geht. Er macht 50 Sachen in seinen Einkaufskorb und jetzt geht er mit jeder einzelnen Ware einen Bay'ah-Vertrag ein. Das heißt, er macht nicht zwei Bay'ah-Verträge in einem, sondern macht hier 100 Bay'ah-Verträge ein. Das ist ja eine ganz andere Thematik. Das nennen wir auch nicht zwei Bay'ah-Verträge in einem, sondern das sind alles 100 verschiedene Bay'ah-Verträge, die voneinander unabhängig sind. Der Beweis dafür ist, wenn du eines Tages, wenn du nach Hause gehst vom Einkaufen und du findest vor, dass das Joghurt zum Beispiel abgelaufen ist, dann gehst du mit deinem Einkaufszettel in den Laden zurück und sagst, dieses Joghurt abgelaufen, ich möchte dieses Joghurt zurückgeben, mein Geld dafür zurückhaben oder es austauschen. Das hat überhaupt gar keinen Einfluss auf die anderen Verträge. Also geht es hier um das Problem der Einflussnahme. Man macht einen Vertrag, einen Bay'ah-Vertrag, abhängig von einem anderen Bay'ah-Vertrag. Wie wir gesagt haben, jemand sagt, ich vermiete dir mein Auto, unter der Bedingung, dass du es nach einem Jahr dann noch abkaufst. Das ist ein Problem, ja, weil keiner weiß, was das Auto noch nach einem Jahr wert sein wird, wie viele Unfälle es gemacht haben wird, ob man überhaupt noch Interesse daran haben wird, ein Auto zu kaufen und so weiter. Und deswegen sind Bay'ah-Verträge grundsätzlich sofort abzuschließen und nicht, von einer zukünftigen Bedingung abhängig zu machen. Noch einmal anderes Beispiel von zwei Verträgen, die wir eigentlich sehr häufig eingehen, aber diesbezüglich vielleicht mich auf eine Kleinigkeit hinweisen. Und zwar, wir gehen sehr oft, für manche sogar täglich, Bay'ah-Verträge mit gleichzeitigem Sarf ein. Sarf ist Geldwechsel in diesem Fall. Das bedeutet nichts anderes, als dass man zwei Verträge eingegangen ist. Und ein Sarf ist ja auch eine Art Bay'ah-Vertrag, wenn wir sagen Mubadaratu Malin Bimal, wenn wir sagen Bay'ah-Verträge ist der Austausch von Mal, bei einem Geldwechsel mache ich nichts anderes, als dass ich Mal durch Mal tausche. Da habe ich deswegen, diesmal habe ich nicht Thaman gegen Muthman, sondern ich habe Thaman gegen Thaman. Ich habe Thaman gegen Thaman, großes Problem. Das ist Geldwechsel. Dafür gibt es natürlich strenge Regeln dafür, die wir uns auch anschauen werden in einem eigenständigen Kapitel. Aber Man hat im Grunde genommen zwei Bär-Verträge eingegangen. Wann passiert das? Ganz normal, man geht in einen Laden rein und kauft ein Produkt, zum Beispiel für 50 Euro. Und was macht man in dem Moment? Man hat zum Beispiel einen 100er Schein in seinem Geldbeutel, mit Allah mein Geld, euer Geld segnen. Dann gibt man diesen 100er her, aber eigentlich gibt man den 100er her nicht für die Ware, die 50 Euro kostet. Ja, ich kaufe eine Ware 50 Euro, was könnte 50 Euro kosten? Vielleicht ein wertvolles Buch. Okay. Ich gebe dann dem Verkäufer 100 Euro, aber eigentlich will ich nur die Hälfte von dem Betrag ihm geben. Ja, und ich kann das ja schlecht in der Mitte durchschneiden und ich habe keinen 50er. Dann gebe ich ihm 100. Was mache ich in dem Moment? In dem Moment, wo ich ihm 100 gebe, sage ich ihm indirekt, nimm davon 50 und gib mir 50 zurück. Die ersten 50 sind für das Buch, aber die zweiten 50, die ich dir gegeben habe, dafür möchte ich einen 50er zurückhaben. Und das ist ein Geldwechsel. Das ist ein Sarf-Vertrag. Richtig? Ich gebe ihm 100 und mache ich zwei Sachen gleichzeitig. Ersten 50 für das Buch, zweite 50 möchte ich 50 gegen 50 tauschen. Ist legitim. Man darf 50 Euro gegen 50 Euro tauschen. Allerdings stellt die Scharia dafür eine wichtige Bedingung, damit es eben nicht zu einem Nasi'a-Zins kommt. Es gibt ja zwei Arten von Zinsen. Es gibt einmal den Fadl-Zins und einmal den Nasi'a-Zins. Der Fadl-Zins kommt dadurch zustande, dass man ungleiche Thaman gegeneinander austauscht. Zum Beispiel 1 Kilo Gold gegen 1,5 Kilo Gold. Oder eben 50 Euro gegen 51 Euro. Das nimmt man Fadl-Zins. Und Nasi'a-Zins ist eben, wenn dieser Austausch von in diesem Fall Geld mit Geld nicht in der gleichen Sitzung stattfindet, sondern verschoben wird. Zum Beispiel, ich gebe dir 50 Euro und du kannst mir dann, wie heißt das, oder ich gebe dir diesen Moment 100 Euro und du kannst mir dann die restlichen 50 irgendwann mal später geben. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem, weil dann die Bedingung, dass es in einer Sitzung stattfindet, nicht gegeben ist. Und deswegen, was häufig passiert, dass man zum Beispiel Geld hergibt, eine Ware zu kaufen, und der Käufer nimmt dann das Geld und sagt, ich muss zu meinem Freund nebenan gehen oder den Laden nebenan gehen, um das Geld zu wechseln, ich komme gleich wieder zurück. Und das ist ein Zinsvertrag. Sobald er den Raum verlässt, ist die Sitzung des Kaufvertrages beendet, und das darf nicht geschehen, wenn man Geld gegen Geld tauscht. Und die Lösung dafür ist, dass man den Käufer beziehungsweise den Verkäufer, Entschuldigung, in diesem Fall beauftragt, damit diesen Geldwechsel in seinem Namen zu machen. Und wenn er es in seinem Namen macht, dann ist es diese Form von Bevollmächtigung, auf Arabisch Wakala, löst dieses Problem. Allerdings, wenn er das nicht macht, dann ist es ein klassischer Fall für einen Nasi'a-Zinsvertrag. Wie geht man vor, wenn man zwei Verträge in einem abgeschlossen hat und man möchte das Ganze jetzt aufsplitten? Man muss jetzt versuchen, grundsätzlich gilt Al-I'mal awla min al-Ihmal. Das heißt, Verträge für gültig zu erklären, hat Vorrang gegenüber Verträge zu annullieren. Das heißt, wenn wir die Möglichkeit haben, einen Vertrag islamkonform für gültig zu erklären, dann versuchen wir das auch. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel zwei Muthman verkauft für einen Thaman, zum Beispiel sagt jemand, Beispiel A verkauft an B seine Wohnung und geht mit ihm auch gleichzeitig einen Ijara-Vertrag nach Ende der Ratenzahlung für die Wohnung ein, und beides zusammen für 200.000 Euro. Was heißt das noch einmal? A verkauft an B seine Wohnung, aber er sagt ihm, und gleichzeitig arbeitest du für mich, machst du für mich eine bestimmte Lohnarbeit. Ja, das heißt also, du arbeitest für mich zum Beispiel eine Stunde oder einen Tag oder eine Woche und einen Monat. Und diese Arbeit, die du machst für mich in meiner Wohnung oder in meiner Arbeit, wo auch immer, plus die Wohnung, die ich dir verkaufe, alles zusammen kostet 200.000 Euro. Jetzt haben wir zwei Muthman und einen Thaman, richtig? Und das Problem ist jetzt, wenn es jetzt zu einem Konflikt kommt, dann wissen wir nicht mehr, die 200.000, was von den 200.000 steht da, bezieht sich auf die Wohnung und was davon auf den Ijara-Vertrag. Ja? Und dann natürlich bei solchen Angelegenheiten die Gelehrten schauen, was normalerweise der Fall ist. Das heißt, man kann schauen, dieser Lohnarbeit, dieser Ijara-Vertrag, ja? Diese Lohnarbeit, was würde sie normalerweise kosten, wenn man einen Menschen anheuern würde, um diese Arbeit zu tätigen, zum Beispiel einen Elektriker, der einem eine Leitung legt oder was auch immer er macht. Das würde zum Beispiel einen Stundensatz 50 Euro kosten, der braucht dafür 2 Stunden, also 100 Euro, dann weiß man alles klar. Dieser ideale Vertrag ist 100 Euro wert, also ist der Rest eindeutig für die Wohnung. Ja? Und so versucht man dann, die sozusagen aus einem Thaman 2 Thaman zu machen und jeden Thaman dementsprechenden muss man zuzuschreiben. Eine weitere Form von verbotenen Aktionen bei Bay'verträgen ist es, einem Muslim beim Bay' zuvorzukommen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: La yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd. Die einen sollen den anderen beim Bay' nicht zuvorkommen. Und das Zuvorkommen bei Bay'verträgen ist gemäß Ijma' der Gelehrten haram. Und was meint man mit einem dass ein Muslim seinem muslimischen Bruder beim Bay' zuvorkommt? Dabei geht es darum, dass, stell dir vor, ein Käufer und ein Verkäufer werden sich gerade einig über den Preis für eine bestimmte Ware und dann kommst du dazwischen und funkst dazwischen als Dritter und versuchst, den einen von diesem Vertrag abzubringen. Egal, ob es den Käufer ist, dass du ihm sagst, hör mal zu, ich finde, die Ware gibt es auch woanders viel günstiger, oder ob es der Verkäufer ist und du ihm sagst, guck mal, es gibt da jemanden, der würde dir mehr bezahlen für diese Ware, die du bei dir hast. Verkauf es ihm lieber nicht. Diese Angelegenheit, wenn man sich überlegen würde, normalerweise, manche Leute würden sich sagen, ich tue doch dem Käufer oder dem Verkäufer eine Wohltat. Ich rate ihm doch in diesem Moment, warum ist das dann für mich verboten? Die Antwort lautet, auch wenn du ihn in diesem Fall berätst, so berätst du ihn auf Kosten des anderen Bruders. Du berätst den Käufer auf Kosten des Verkäufers oder den Verkäufer auf Kosten des Käufers. Und diese Geschwisterlichkeit, die du dadurch zerstörst, ist wertvoller bei Allah subhanahu wa ta'ala, als dass der Käufer weniger Geld einnimmt oder der Verkäufer mehr Geld bezahlt, als er vielleicht bei einem anderen bezahlen will. Und das ist auch in der Realität so, dass Leute bei bestimmten Leuten einkaufen, bestimmte Geschäfte gehen, weil sie bei diesem Verkäufer, weil sie ihm mehr vertrauen oder weil sie ihn mehr mögen oder weil sie wissen, das ist mein Glaubensbruder, ich möchte lieber bei ihm einkaufen und ihn wirtschaftlich unterstützen, als bei jemand anderes. Das heißt, einem Muslim geht es oft bei solchen Bay'verträgen nicht nur um das reine Geld, sondern er macht auch andere Kalkulationen. Er sieht zum Beispiel, dieser Verkäufer, der verkauft zwar seinen Preis für 5 Cent mehr oder sein Preis ist 5 Cent teurer, aber dafür weiß ich, dass er seine Zakat bezahlt, ich weiß, dass er 5 Kinder hat und die er versorgen muss, ich weiß, dass er Schulden hat und ich ihn dadurch unterstützen möchte und so weiter und so fort. Und wenn jetzt jemand dazwischen kommt und dir sagt, kauf es lieber nicht bei ihm, du kaufst lieber woanders, dann ist es zwar der Nutzen ist zwar da für den Käufer, weil er weniger bezahlen würde, aber es gibt andere Maßstäbe, die auch eine Rolle spielen und das ist eben die Perfektion an der islamischen Gesetzgebung, dass sie eben nicht nur auf den rein juristischen Aspekt des Ganzen kauft. Man könnte ja sagen, Preis gegen Ware und die Sache ist erledigt. Nein, man schaut auch, was wirkt oder was bewirkt dieser Bay'vertrag in Bezug auf die Beziehung zwischen dir und deinem muslimischen Bruder. Um diese Angelegenheit jetzt noch ein bisschen genauer zu betrachten, müssen wir ein paar Phasen eines Bay'vertrages voneinander unterscheiden. Wenn du in ein Geschäft reingehst und in diesem Geschäft sich eine Ware befindet, die du eventuell kaufen möchtest, du gehst in den Laden hinein und du siehst auf der Ware steht, kein Preis und deswegen fragst du nach und man sagt dir, das kostet 10 Euro. Dann ist das erstmal ein Angebot. Solange du es nicht angenommen hast, steht noch kein Bay'vertrag. Jetzt aber sagte dir, es kostet 10 Euro und du sagst, nee, das ist mir zu viel, ich möchte nur 5 Euro bezahlen. Dann sagt der andere, okay, dann machen wir 7. Und dann sagst du, ja, 7, das hört sich ganz gut an, ich muss noch ein bisschen überlegen. Was ist jetzt geschehen in diesem Moment? Jetzt sind sich Käufer und Verkäufer näher gekommen. Der Vertrag hat noch nicht stattgefunden. Jetzt, dadurch, dass sie sich näher gekommen sind, in diesem Moment greift der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dass man eben nicht seinem Bruder beim Kaufen bzw. Verkaufen zuvor kommen soll. Vorher darfst du. Du kannst mit deinem Bruder in einen Laden reingehen und ihm sagen, diese Ware, das ist zu teuer, kauf das nicht, kauf lieber das, kauf lieber nicht hier, kauf lieber woanders, das ist alles gar kein Problem. Aber sobald zwischen Käufer und Verkäufer eben dieser auf Arabisch Rukun stattgefunden hat, das heißt, man ist sich näher gekommen, man ist dabei, sich zu einigen auf etwas, in diesem Moment darfst du nicht mehr dazwischen funken. Und der nächste Schritt wäre eben, dass dann der Kaufvertrag geschlossen wird. Ja? Wenn er geschlossen wird, dann ist er rechtsgültig, im Islam ist er rechtsgültig, aber er ist noch nicht verbindlich. Das heißt nicht lazim. Lazim ist er erst in dem Moment, wenn man in diesem Fall den Laden verlässt. Erst dann ist er für beide Seiten verbindlich. Bis dahin kann man als Käufer oder Verkäufer auch von seinem Recht zurücktreten. Also erste Phase, sobald beide dazu geneigt sind, sogenannte Rukun, den Bärvertrag einzugehen, und dann die zweite Phase ist dann nach Abschluss des Bärvertrages und vor Ende der Sitzung, des Rücktrittsrechts aufgrund der Sitzung, im Arabisch Majlis Khiyar, darüber reden wir noch, inshallah ta'ala. Uns geht es um die erste Phase. Weil wenn du nämlich danach, also wenn der Vertrag abgeschlossen ist und die Leute den Platz verlassen haben, dann sowieso kann man nur vom Vertrag zurücktreten, wenn der andere auch vom Vertrag zurücktreten möchte. Weil dann ist er ja verbindlich geworden. Allah weiß am besten Bescheid. Manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, haben eine Ausnahme gemacht, wenn es sich um eine deutliche Form von Rabben handelt. Rabben heißt Betrug bzw. Übervorteilung. Geht es darum, dass jemand stillschweigend etwas macht, um sich auf Kosten einer anderen Person einen Vorteil zu verschaffen. Okay? Das nennt man Übervorteilung. Oder eben Betrug. Es geht darum, wenn du siehst, dass zum Beispiel ein Käufer einen Verkäufer betrügen will, reinlegen will, übervorteilen will oder umgekehrt, dann haben manche Gelehrte gesagt, in diesem Fall darf man dazwischen funken und seinem Bruder beim Verkaufen oder Kaufen zuvorkommen, weil man dadurch einen bedeutsamen Schaden vermeidet. Aber andere Gelehrte haben dieser Sache widersprochen, diesem Einspruch widersprochen, und gesagt, das erlaubt einem nicht, einen anderen Bärvertrag anzubieten. Sondern wenn man so etwas erlaubt, dann höchstens, dass man seinen Bruder darauf hinweist, dass dieser Bärvertrag sehr teuer ist. Oder dieser Kunde zu wenig bezahlt für dieses Produkt. Aber das heißt, erlaubt einem deswegen nicht zu sagen, hör mal zu, ich kann es dir für günstiger verkaufen. Ja, weil darum geht es. Es geht darum, dass die dritte Person ein Angebot macht an den Käufer oder an den Verkäufer, um die voneinander wegzubringen. Darum geht es. Okay? Und das ist natürlich dieser Einwand, der manche dieser Gelehrten ist natürlich sehr genau, möge Allah subhanahu sie dafür belohnen und segnen, weil grundsätzlich ist der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist eine Eingebung Allahs azza wa jall, und man kann nicht so einfach ohne weiteres solch ein Hadith außer Kraft setzen. Es halt, man hat wirklich guten Grund dafür. Und wenn man einen Schaden vermeiden will, muss man deswegen nicht gleich ein neues Angebot machen. Ja, ich kann einen Schaden vermeiden, indem ich nur darauf hinweise, dass es viel zu teuer ist. Das gibt es woanders günstiger. Ich muss nicht deswegen einen Bär-Vertrag eingehen. In diesem Zusammenhang stellen sich manche Leute die Frage, wie sieht es aus, wenn man Versteigerungen macht? Versteigerungen macht. Es ist nicht authentisch überliefert worden über den Propheten, dass er Versteigerungen verboten hat. Und deswegen sind sie richtigerweise erlaubt. Und sie fallen auch nicht unter dieses Verbot des Propheten, weil eben die erste Bedingung, und zwar diese Rukun-Bedingung, diese Bedingung, dass man, dass beide gewillt sind, den Vertrag einzugehen, aber ihn noch nicht eingegangen sind, dass diese Sache ist noch nicht gegeben, ja, bei der Versteigerung. Weil bei der Versteigerung wartet der Verkäufer immer auf ein noch höheres Angebot. Es ist ein Interesse in seinem Sein, dass es ein höheres Angebot gibt, und deswegen geht er den Vertrag eben noch nicht ein. Bis eben keiner sich mehr meldet, dann geht er eben den Vertrag ein. Und bis er den Vertrag eingeht, hat er vorher kein Interesse gezeigt, weil er wartet nämlich auf noch ein höheres und besseres Angebot. Allah weiß am besten. Und das Gleiche gilt natürlich, wie wir gesagt haben, es gibt kein Kaufen ohne Verkaufen. Deswegen heißt es in einem anderen Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, la yasum al-Muslim ala sawmi akhi. Das heißt, ein Muslim darf seinem Bruder beim Kaufen nicht zuvorkommen. Im ersten Hadith heißt es beim Verkaufen, im zweiten heißt es beim Kaufen. طيب, wir haben die ganze Zeit gesprochen über Muslime unter sich. Und die Frage ist jetzt, gilt das auch in Bezug auf einen Muslim mit einem Nicht-Muslim? Denn der erste Hadith, den wir erwähnt haben, la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd. Das heißt, niemand soll anderen beim Verkaufen zuvorkommen. Das war allgemein. In manchen Versionen des Hadithes heißt es aber, la yabi'u ba'dukum ala bay'i akhih. Das heißt, niemand darf seinem Bruder beim Kauf zuvorkommen. Und deswegen sind die Gelehrten bei solchen Hadithen unterschiedlicher Ansicht, ob man den einen Hadith auf den anderen übertragen soll oder nicht. Wer den einen Hadith auf den anderen überträgt, sagt, der erste allgemeine Hadith, der nicht von Brüdern spricht, bezieht sich auf Brüder. Warum? Weil der zweite Hadith den ersten erklärt hat. Und die anderen Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, sie sagen, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat, der Prophet sallam, hat es allgemein verboten, und der zweite Hadith, der von Brüdern spricht, hat keine einschränkende Bedeutung. Und wenn man sie fragt, warum hat dann der Prophet sallam, von Brüdern gesprochen, warum hat er gesagt, niemand darf seinem Bruder beim Kauf zuvorkommen, wenn es nicht nur unter Brüdern gilt, sondern auch zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen, dann sagen sie, weil eben der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Aussage getroffen hat, weil das meistens der Fall ist und nicht, weil es einschränkt. Ja, es gibt eine Regel unter den Usul-Gelehrten, zwar wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas sagt, was meistens der Fall ist, dann hat das keine einschränkende Bedeutung. Das heißt, er redet zwar mit Muslimen, aber das bedeutet nicht, dass diese Regel zwischen den Muslimen mit seinem Nicht-Muslim nicht gilt. Okay? Und diese Regel ist, die Regel stimmt, die Regel gilt. Nur die Gelehrten sind unterschiedlicher Meinung natürlich, wann diese Regel zum Tragen kommt und wann nicht. Und Allah Azza wa Jal weiß am besten Bescheid. Und das ist die Ansicht der meisten Gelehrten, rahimahullah ta'ala, dass eben dieser Hadith in diesem Fall auf den anderen bezogen wird. Das heißt, der eine Hadith anderen, den anderen Hadith, Entschuldigung, nicht einschränkt, sondern dass eben der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, niemand darf seinem Bruder beim Kauf zuvorkommen, weil er eben Muslime anspricht. Ja, und der andere Fall, der wurde gar nicht erwähnt, und deswegen sagen sie, darf man den einen Hadith nicht auf den anderen anwenden. Allah weiß am besten Bescheid. Das gleiche übrigens gilt auch in Bezug, was wir erwähnt haben, auf die Heirat. Und das passt auch in diesem Fall, denn Heiratsverträge ähneln Bay'-Verträgen. Wenn ein Muslim um die Hand einer Muslima angehalten hat, sie sich ihm zugeneigt fühlt, auch dann darf niemand mehr um die Hand dieser Frau halten. Ja, und das ist auch ein Thema für sich im Kapitel über die Heirat. Das heißt also, wenn man weiß, dass eine bestimmte muslimische Frau schon jemand um ihre Hand gehalten hat, beziehungsweise ihr, was heißt um ihre Hand gehalten hat? Das heißt, er hat zu ihr gesagt, hat ihr das Interesse ausgedrückt, dass er sie heiraten möchte oder kennenlernen möchte, um sie zu heiraten. Okay? Und wenn dann, solange man nicht weiß, dass die muslimische Frau abgelehnt hat und gesagt hat, ich möchte diesen Mann nicht heiraten, darf man nicht dazwischen funken. Ansonsten, wenn man es nicht weiß, darf man. Wenn man es nicht weiß, darf man. Der Beweis dafür ist die berühmte Erzählung, als eine Frau namens Fatima radiallahu anha, die Tochter von Qais, zum Propheten sallam gegangen ist, und dann hat sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam um Rat gefragt. Ja, sie hat ihn gefragt: O Gesandter Allahs, es gibt da mehrere Leute, die um meine Hand gehalten haben, und welchen von ihnen soll ich heiraten? Einer ist Abu Jahm, der andere ist Muawiyah ibn Abi Sufyan, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und das bedeutet ja, dass zwei Leute um ihre Hand gehalten haben. Und wie verstehen wir das? Wir verstehen das so, dass eben der eine nichts von dem anderen gewusst hat. Und Allah weiß am besten Bescheid. Die meisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, sagen, das ist auch die richtigere Ansicht, dass solche Bi'r-Verträge, sollte jemand solche Bi'r-Verträge eingehen oder solche Heiratsverträge eingehen, wie wir ihn gezeigt haben, auf unrechtmäßige Art und Weise, dass diese Verträge dennoch gültig sind, allerdings die Person sündigt und sich Allah subhanahu wa ta'ala reuevoll zuzuwenden hat. Aber dadurch wird eben der Vertrag an sich nicht ungültig, und Allah weiß am besten Bescheid. Tayyib. Ein weiteres Beispiel, was uns ebenfalls verboten worden sind, sind Bi'r-Verträge, die zu Zinsen führen. Bi'r-Verträge, die zu Zinsen führen. Manchmal kauft man eine Ware auf Rechnung. Das heißt, man nimmt die Ware und bezahlt erst viel später. Am Stichtag einigt man sich dann auf einen anderen Thaman, auf einen anderen Preis. Und das kann in Ordnung sein, aber kann auch zu einem Riba-Vertrag führen. Ich mache ein Beispiel dafür. Oder ich möchte erstmal ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnen, der Grundlage ist für diese Thematik. Der Prophet sagt sallallahu alaihi wasallam einem Hadith: Gold für Gold. Rein oder geprägt? Weizen für Weizen. Dann sagt er Muddi für Muddi. Das sind bestimmte Hohlmaße. Ja? Das ist ein Hohlmaß, zum Beispiel ein Liter. So, das wäre Hohlmaß. Dann Ster oder ähnliches. Das ist nicht wichtig. Es geht darum, Hohlmaß für Hohlmaß. Gerste für Gerste. Auch wieder Muddi für Muddi. Weil diese Sachen werden per Hohlmaß gemessen. Sorry. Datteln für Datteln. Auch wieder Muddi für Muddi. Salz für Salz, Muddi für Muddi. Und dann sagt der Prophet, wer hinzufügt oder mehr verlangt, handelt mit Zinsen. Ja, hier sehen wir, die Zinsregeln im Islam beziehen sich nicht nur auf Geld für Geld. Ja, da gibt es auch andere, sogar bei Datteln können Zinsen entstehen, oder bei Salz, oder was der Prophet auch erwähnt hat, alles sozusagen. Wer hinzufügt oder mehr verlangt, handelt mit Zinsen. Es gibt kein Problem, Gold für Silber zu verkaufen, wobei Silber mehr von beidem ist, wenn dies von Hand zu Hand geschieht. Als Zahlungsaufschub aber nicht. Es ist auch kein Problem, Weizen für Gerste zu geben, wobei Gerste mehr von beiden ist, wenn dies von Hand zu Hand geschieht, als Zahlungsaufschub aber nicht. Also das Beispiel des Propheten aufzuwählen, also wenn jemand Weizen hat und dafür Gerste kauft, dann ist das an sich kein Problem, in dem Sinne, die Mengen müssen nicht gleich sein. Ich kann ein Kilo, oder wie man das misst, ja, ein Kilo Gerste hergeben für ein halbes Kilo Weizen. Das ist kein Problem. Aber es muss in der gleichen Sitzung stattfinden, sonst kommt es zu einem Zinsvertrag. Und es darf auch nicht, deswegen der Zahlungsaufschub, den er erwähnt hat, sallallahu alaihi wasallam. Zahlungsaufschub bedeutet eben, dass es nicht gleich sein. Das heißt, ich gebe mir den Weizen, und inshallah ta'ala, sobald meine Bäume oder Pflanzen die Gerste hergegeben haben, dann gebe ich dir die Gersten. Das wäre absolut haram. Wenn man allerdings Gold mit Weizen tauscht, wäre es unproblematisch. Gold mit Weizen, da dürfte die Menge muss nicht gleich sein, ist ja logisch. Und auch, es darf auch Zahlungsaufschub geben, deswegen darf man auch in Raten kaufen. oder Gold mit Datteln oder das ist immer Thaman mit Muthman, da hat man selten ein Problem. Das Problem ist meistens, wenn man Muthman mit Muthman hat oder Thaman mit Thaman hat. So, was ist jetzt das Problem? Kauft man beispielsweise mit Gold Weizen? Also am Anfang des Jahres sage ich zu dem, zur Erntezeit, ja, nehme ich eben die Weizen, haben wir gesagt, ja, nehme ich die Weizen und ich sage ihm, ich bezahle dir später. Das bedeutet, Zahlungsaufschub, Thaman gegen Muthman, ist kein Problem. Der Muthman sind die Weizen, der Thaman ist das Gold. Aber am Stichtag sagt man, ich möchte dir doch kein Gold geben, ich habe Datteln. Ja, dann dürfte man das machen unter der Bedingung, dass man den kompletten Betrag in der Sitzung bezahlt. Man darf nicht auseinandergehen ohne alles bezahlt zu haben, ohne den Gesamtbetrag bezahlt zu haben. Ja? Also wenn er zum Beispiel sagt, ich kaufe 500 Kilo Weizen, ich bezahle in einem Jahr und nach einem Jahr sagt er, ich wollte dir eigentlich 10 Kilo Gold geben dafür, aber ich gebe dir stattdessen 50 Kilo Datteln. Wenn er sagt, einverstanden, dann muss er ihm komplett die 50 geben. Er kann nicht sagen, ich gebe dir 30 oder 40 oder die Hälfte oder eine Dattel und den Rest gebe ich dir später. Das wäre absolut verboten, haram, weil das würde dann zu dem sogenannten Nasi'a-Zins führen. Über die Zinsregeln unterhalten wir uns ausführlicher noch, inshallah ta'ala, und werden wir das noch langsamer erklären. Ja? Aber es geht hier darum, wir sind jetzt gerade bei Bi'a-Verträgen, die verboten sind. Und ich musste diesen Ausschnitt kurz erklären, weil es bei Bi'a-Verträgen zu Zinsen kommen kann. Und wir müssen erstmal verstehen, was wir unter Zinsen überhaupt verstehen, damit wir überhaupt wissen können, was wir hier verbieten wollen. Und Allah weiß am besten Bescheid. Tayyib, jetzt würden wir den nächsten Bi'a-Vertrag uns anschauen, aber ich lasse ihn weg fürs nächste Mal. Das ist auch eine Art Bi'a-Vertrag, die zu Zinsen führt. Den schaue ich beim nächsten Mal, schauen wir uns an, sogenannten Ina Bi'a, aber dafür reicht die Zeit jetzt nicht, dann lassen wir noch ein bisschen Luft. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch unser nützliches Wissen vermehren, sodass wir Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, sowohl in den Moscheen als auch außerhalb der Moscheen und nichts Verbotenes begehen, von dem wir keine Kenntnis haben. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.